Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Radon, ein natürlich vorkommendes radioaktives Edelgas, kann über den Baugrund die Wohnungsluft belasten. Die Folgen für die Gesundheit der Bewohner sind nicht selten dramatisch. Es beginnt alles sehr idyllisch im Jahr 1990. Richard Grammel und sein Lebenspartner Heinrich Rösel sind mal wieder in ihrer Lieblingsgegend, dem oberbayerischen Chiemgau, unterwegs. Und dann haben wir dieses Haus entdeckt und ich war sofort verliebt in das Haus, weil es eben Geschichte hat und man spürt in dem Haus, dass hier jahrhundertelang Menschen gewohnt haben. 400 Jahre altes Haus, das ist einfach toll. Ein stattliches, stilechtes Alpenlandhaus in der Gemeinde Aschau. Geschnitzte Holzbalkone mit Geranien, dunkelgrüne Fensterläden, Blick aufs Bergpanorama. Perfekt. Die beiden Lehrer aus München sind begeistert. Richard Grammel kauft das Haus. Liebevoll statten sie es mit antiken Möbeln, Teppichen und farbenfrohen Bildern aus. Es wird ihr Feriendomizil fürs Wochenende. So wohl fühlen sich die beiden in Aschau, dass sie als Pensionäre schließlich ganz aufs Land ziehen. Viel Zeit verbringen sie in dem kleinen Wohnzimmer, das mit einem schönen alten Boden aus Fichtenholz ausgestattet ist. Es war mein Lieblingszimmer und alle Kinder, die zu Besuch kamen, waren in dem Zimmer und alle Tiere haben sich da gleich hingelegt. Doch genau dieser Raum soll Richard Grammel und Heinrich Rösel später noch große Sorgen bereiten. Als Präsident des Eigenheimer Verbandes Bayern, in dem mehr als 80.000 Bauherren, Haus- und Wohnungsbesitzer organisiert sind, ist Heinrich Rösel im Jahr 2006 zu einem Symposium des Bayerischen Landesamts für Umwelt eingeladen. An einem Infostand wird auch über Gefahren durch Radon informiert. Radon ist ein radioaktives Edelgas. Es ist ein Zerfallsprodukt von Uran und kommt in Böden und Gesteinen vor, die besonders viel Uran enthalten. Radon ist ein ganz natürlicher Stoff unserer Umwelt, sagt Dr. Michaela Kreuzer, Leiterin der Abteilung Wirkungen und Risiken ionisierender und nicht ionisierender Strahlung am Bundesamt für Strahlenschutz. Uran existiert, seit die Erde entstanden ist, überall auf der Welt, in unterschiedlichen Konzentrationen. Wir haben zum Beispiel in Deutschland ein höheres Radonpotenzial in bestimmten Gegenden. In Bayern der Ostbayerische Wald und das Voralpenland, auch Gegenden bis hin zu München. Das liegt wirklich an dem Urangehalt, zum Beispiel der Bayerische Wald. Das sind eher Granitgebiete und Granit hat eben ein höheres Radonpotenzial. Wenn ein Mensch über längere Zeiträume hohen Dosen von Radon ausgesetzt ist, kann das sehr gefährlich werden. Radon und seine Zerfallsprodukte, das ja gasförmig ist in der Atemluft, wird eingeatmet und gelangt so in die Lunge und in die Bronchien. Das Radongas selbst wird zum Großteil einfach wieder ausgeatmet und ist gar nicht gefährlich. Gefährlich sind die Zerfallsprodukte und hier die kurzlebigen Zerfallsprodukte. Das ist vor allem das Polonium 214 und 218. Das sind Schwermetalle, die lagern sich auf der Lunge ab, können dort eben DNA schädigen, Zellen schädigen und begünstigen dadurch eine mögliche Lungenkrebserkrankung. Radon ist die zweitwichtigste Ursache für Lungenkrebs. Führend ist Rauchen, aber selbst Asbestbelastung oder Dieselbelastung kommt nach Radonbelastung. Nach Berechnungen der Strahlenschützer sterben jedes Jahr in Deutschland etwa 2000 Menschen an den Folgen einer Radon-Exposition. Das Tückische: Man kann das radioaktive Radon weder sehen, noch riechen, noch schmecken. Wissenschaftler haben jedoch Karten erstellt, auf denen farblich markiert ist, in welchen Gebieten besonders viel Radon vorkommt. Eine solche Karte entdeckt auch Heinrich Rösel auf dem Symposium im Jahr 2006. Er bemerkt die vielen roten und orangen Flecken, die sich über Sachsen und Thüringen, aber auch über Gebiete in Bayern verteilen. Das Tolle war, dass bei Ascher kein roter Punkt war. Dann sagte ich, ja wunderbar, zu der Dame, haben wir also in Ascher kein Radon. Nein, sagt sie, das ist falsch, was Sie die Karte interpretieren. Wir haben noch keine Messungen in Aschau. Ja, frech wie ich war, habe ich gesagt, gut, dann geben Sie mir ein Radonmessgerät, dann messe ich in Aschau, ob da Radon ist. Rösel stellt das Exposimeter, ein kleines Messgerät aus Plastik, zu Hause in der Wohnstube auf. Er weiß, dass Radon dem Menschen vor allem in geschlossenen Räumen gefährlich werden kann. Das Radon ist ja gasförmig und sehr mobil und entweicht aus dem Boden ins Freie. Und im Freien, in der Außenluft, kann sich das sofort verteilen und verdünnen. In der Außenluft haben wir Konzentrationen zwischen 5 bis 30 Becquerel pro Kubikmeter. Problematisch ist jetzt eher die Wohnungen. Das Radon kann über undichte Fundamente in das Haus eindringen, kann dann über Rohre, Fugen, Kabel, Schächte eben eindringen, ist dann insbesondere in den Kellerräumen sehr hoch, kann dann über die Kellertüren, Treppengeschosse in die oberen Stockwerke gelangen, verdünnt sich dort zusehends, aber hat eben deutlich höhere Konzentrationen als in der Außenluft. Um zuverlässige Radonwerte zu erhalten, braucht man allerdings Geduld, wie Dr. Simone Körner vom Bayerischen Landesamt für Umwelt in Augsburg erklärt. Was wirklich wichtig ist bei Radon ist, dass es sich ja um eine Langzeitexposition handelt. Also dem ständig ausgesetzt sein, drum ist der Jahresmittelwert entscheidend. Und die Radonkonzentration, die schwankt sehr stark im Jahresverlauf. Also zum einen mal Tag-Nacht-Rhythmus, auch wie die Leute die Wohnung benutzen, also lüften, durchmischen, Luftwechsel. Und auch im Jahresverlauf, weil im Sommer man in der Regel mehr lüftet als im Winter. Und darum ist es besser, sie machen wirklich eine Langzeitmessung, sodass sie einen zuverlässigen Wert haben, der ihnen auch was über die Jahresmittel aussagt. Nach ein paar Monaten schicken Heinrich Rösel und sein Lebenspartner Richard Grammel das Messgerät mit den eingesammelten Werten ins Labor. Das Ergebnis ist niederschmetternd. Also ich war sehr erschrocken, dass 4000 Becquerel in diesem kleinen Wohnzimmer sind und im Erdgeschoss besonders viel. Es war schon etwas panisch, weil man ja nun sich mit dem Thema befasst hatte und man musste sanieren. Denn schon 2007 ist klar, ein Wert von 4000 Becquerel pro Kubikmeter Luft ist besorgniserregend hoch. Strahlenschützer und Experten der Weltgesundheitsorganisation WHO geben schon lange die Empfehlung, einen Wert von 100 Becquerel möglichst nicht zu überschreiten. Als eine der Hauptquellen von Radon in ihrem Zuhause machen die Besitzer ausgerechnet ihr ehemals geliebtes Wohnzimmer aus. Wo der Holzboden auf puren Balken mehr oder weniger im Kies in der Schlacke lag und da kam das Radon natürlich massenhaft rein, direkt vom Untergrund. Und das haben wir dann rausreißen lassen, haben das Ganze vertieft, ausgraben lassen und Drainagerohre reinlegen lassen, die nach außen führen und wo außen ein Ventilator dran ist, der das nach außen bläst. Da haben wir dann einen Teil des Radons rausführen können. Die beiden informieren auch Nachbarn und andere Einwohner in Aschau, bei denen, so Rösel, zum Teil Radonwerte von über 10.000 Becquerel gemessen werden. Aber es gibt leider ganz viele, die Augen verschließen, die zwar wissen, in Ascher gibt es im Prinzip Radon, die sagen, ich will es gar nicht wissen, weil wenn ich es weiß, müsste ich womöglich was tun oder könnte nicht mehr ruhig schlafen. Auch Richard Grammel bereitet das Thema schlaflose Nächte. Längst ist er in den ersten Stock des Hauses gezogen und lüftet die Räume so oft es geht. Eine generell sinnvolle Maßnahme, um den Radongehalt in der Atemluft zu verringern. Doch er möchte auch herausfinden, wie es den früheren Bewohnern des Hauses erging. Ich bin der Sache nachgegangen und wollte wissen, zunächst über unser Haus, weil es ja 400 Jahre alt ist, wer da alles schon gewohnt hat. Und habe dann auch Sterbeurkunden gehabt, also in den Kirchenbüchern einen Eintrag über die Todesursache. Und das war hochinteressant. 1920 und 21 war der Besitzer des Hauses hier einquartiert im Alter. Und ist auch hier gestorben in diesem Haus und an Lungenkrebs gestorben mit 60 Jahren oder paar 60 Jahren. Und seine Frau auch an Lungenkrebs gestorben. Und der Nachbar ist vor einiger Zeit, ich glaube 10 Jahre sowas, auch an Lungenkrebs gestorben. Gut, er war ein starker Raucher und dann potenziert sich das natürlich. Der andere Nachbar, der übernächste hier, der war kein Raucher, ist auch an Lungenkrebs gestorben. Und eine Dame, ein paar Häuser weiter, ihr Bügelzimmer im Keller hatte, sich da oft aufgehalten hat, sogar mit eigenem Fernseher und so weiter. Die ist auch jung, also relativ jung, an Lungenkrebs gestorben. Und das war für mich ein Alarmsignal, dass man was tun muss. Auch Heinrich Rösel wird aktiv. Als Präsident des Eigenheimer Verbandes informiert er die Mitglieder über Radon, hält Vorträge, gibt Presseinterviews und bekommt Anrufe Betroffener. Ich hatte mal einen Mann aus, ich glaube, Hessen oder das war angerufen. Er hat fast geheult am Telefon und hat gesagt, dass seine Frau in ihrem neu gebauten Haus nach kurzer Zeit verstorben ist an Lungenkrebs. Junge Frau, zwei kleine Kinder, weil sie das Schlafzimmer war, die Rückseite des Schlafzimmers war in den Fels gebaut. Er hat Radon messen lassen, hatte irre hohe Werte und hat dann eigentlich von seinem Bruder erfahren, dass das Radon war wahrscheinlich von diesem Lungenkrebs und hat dabei auch erfahren, dass es seit vielen Jahren in USA Radonmessungen Pflicht sind, so wie bei uns beim Energieausweis, müssen die beim Kauf oder bei der Vermietung den Radonwert vorlegen. Dinge, die wir in Europa gar nicht wissen, wie fortschrittlich in dem Sinn dann USA ist, dass die das messen. Von Grenzwerten zum Schutz vor Radon will zu dieser Zeit niemand etwas wissen. Und die deutsche Politik scheint sich mit Maßnahmen schwer zu tun. Rösel kontaktiert Behörden und Ministerien und ist frustriert. Aus seiner Sicht gibt es zu wenig Aufklärung. Es war phasenweise schon ganz schön heftig. Ich war damals sehr, sehr wütend und bin da sehr emotional rangegangen, weil man das Thema verschwiegen hat. Inzwischen, über 10 Jahre später, und aufgrund einer EU-Richtlinie wurde ein neues Strahlenschutzgesetz verabschiedet, in dem auch Vorgaben zu Radon festgeschrieben sind. 2017 einigte man sich auf einen Referenzwert von 300 Becquerel pro Kubikmeter. 200 Becquerel höher als Strahlenschützer gefordert hatten. Dr. Simone Körner vom Bayerischen Landesamt für Umwelt. Also das Strahlenschutzgesetz, die Radonregelungen, die treten am 31.12.2018 in Kraft. Also ab da ist dann der Referenzwert sozusagen Gesetz. Und die Umsetzung, die kann natürlich jetzt dann auch erst danach passieren. Das bedeutet, wird der Referenzwert von 300 Becquerel überschritten, müssen zukünftig Schutzmaßnahmen gegen Radon ergriffen werden. Das Strahlenschutzgesetz macht allerdings einen Unterschied zwischen Aufenthaltsräumen und Arbeitsräumen. Für Aufenthaltsräume, also es sind auch Wohnungen, sind Aufenthaltsräume, da wird tatsächlich nur der Referenzwert festgeschrieben. Alles andere muss man sich dann zwischen Vermieter und Mieter selber regeln. Also da kommt den Vermietern eine Schlüsselrolle zu und da ist es sehr empfehlenswert, frühzeitig Kontakt mit seinem Vermieter aufzunehmen. Zumal das Bundesamt für Strahlenschutz davon ausgeht, dass es in etwa jedem 10. Haus in Deutschland ein Problem mit Radon geben könnte. In Bezug auf Arbeitsräume klingen die Regelungen beim Überschreiten des Referenzwertes etwas verbindlicher. Dann muss reduziert werden und im Gesetz ist dann auch schon vorgegeben, dass das innerhalb von 24 Monaten erfolgen muss und dann muss auch schon die Nachmessung passiert sein. Also das sind tatsächlich konkrete Zeiträume vorgegeben. Kritikern geht der Referenzwert von 300 Becquerel trotzdem nicht weit genug. Was mich ärgert, ist, dass man beim Neubau nicht die 100 durchgesetzt hat. Dabei ließen sich schon beim Bau eines Hauses Vorsichtsmaßnahmen treffen. Bereits eine Gebäudeisolierung gegen Bodenfeuchte kann vor Radon schützen. Auch im Haus gibt es Möglichkeiten, das Einströmen von Radon zu verhindern. Da wäre zum Beispiel, wenn Sie einen ungenutzten Keller haben, dass Sie da die Wege vom Keller ins Erdgeschoss abdichten. Also zum Beispiel ein abgeschlossenes Treppenhaus herstellen oder dichte Türen zwischen Keller und Wohnräumen. Oder man kann sich auch überlegen, das nennt sich dann Radonbrunnen, die radonhaltige Luft unterm Gebäude abzusaugen, sodass sie gar nicht erst in die Räume gelangt und damit die Radonkonzentration dann niedriger ist. Auch vor dem Haus von Heinrich Rösel und Richard Grammel steht inzwischen ein solcher Radonbrunnen, der aussieht wie ein hüfthoher grüner Laternenpfahl mit metallener Kappe. Damit sei der durchschnittliche Radonwert im Haus schließlich auf 91 Becquerel gesunken, erzählt Rösel. Radonbrunnen ist etwas, was zum Beispiel in den skandinavischen Ländern schon ständig gemacht wird. Da werden ganze Neubausiedlungen mit einem Radonbrunnen von Radon befreit. Nicht nur Baufirmen, sondern auch Architekten. kümmern sich um das Thema ja immer noch viel zu wenig. Wenn man, glaube ich, 100 Architekten fragen würde, kannst du mir zu Radon was sagen? Ich glaube, dass die Hälfte gar nicht weiß, um was es da geht. Nicht nur das Voralpenland und der Bayerische Wald seien betroffen, sondern selbst Gebiete in München, sagt Rösel. Das wisse er aus eigener Erfahrung. Da hatte ich ein Referat damals gehalten in Fraimann und dann haben tatsächlich ein paar Leute gemessen und haben festgestellt, dass da ganz hohe Radonkonzentrationen sind, also in der Schotterebene, weil es ist ja auch Kies drunter. Und das Thema ist wirklich kritisch, weil viele Menschen im Keller schlafen oder im Suttering schlafen, spielen, Kinder haben ihr Kinderzimmer, Hobbyraum, Büros und so weiter. Und es ist höchst gefährlich. Vor kurzem, vor ein paar Wochen, rief mich ein Herr aus Prien an und sagte, sein Sohn hätte sich in Sendling ein Haus gekauft und hätte Radon gemessen. Und wäre also aus dem allen Wolken gefallen, wie hoch der Radongehalt ist. Wirklich neu ist das Thema Gefahr durch Radon allerdings nicht. Dr. Michaela Kreuzer vom Bundesamt für Strahlenschutz. Das geht tatsächlich bis ins Mittelalter zurück. 1550 gibt es bereits Berichte von einem Herrn namens Agricola, der berichtet hat, dass im Erzgebirge unter Tage Beschäftigte, dass es eine sehr hohe Sterblichkeit an Atemwegserkrankungen gab. Und es war so ungewöhnlich und damals wusste man nicht, was die Krankheit ist. Man wusste auch nicht die Ursache. Man hat dann eigentlich so im 19. Jahrhundert dann erkannt, die Krankheit heißt Lungenkrebs. Und dann hat man so um 1950 wusste man, die Ursache sind Radon und seine Zerfallsprodukte. Und dann hat man eigentlich bei Bergarbeiter großflächig Studien initiiert und untersucht, wie hoch ist das Lungenkrebsrisiko durch Radon. Dort wurde gefunden, es gab ganz klar einen ursächlichen Zusammenhang. Aber bei Bergarbeitern sind die Radonkonzentrationen sehr, sehr hoch gewesen. Besonders hart traf es die Bergarbeiter im Uranabbau, die unter schwierigen Arbeitsbedingungen und ohne Belüftung in den Stollen extrem hoher Radonbelastung ausgesetzt waren. Seit 20 Jahren wird am Bundesamt für Strahlenschutz die weltgrößte Bergarbeiterstudie durchgeführt. Sie umfasst 60.000 ehemalige Beschäftigte des früheren Uranbergbauunternehmens Wismo. Allein bis zum Jahr 2011 wurden über 9.000 Fälle von Lungenkrebs ehemaliger Wismo-Beschäftigter als Berufskrankheit anerkannt. Also man muss festhalten, derzeit ist nur nachgewiesen, dass Radon Lungenkrebs verursacht. Die Evidenz für andere Erkrankungen lautet, dass wir aus Bergarbeiterstudien, die wirklich sehr hohen Radonkonzentrationen ausgesetzt waren, wir Hinweise haben, dass auch andere Tumore wie also Holznasen-Rachentumore erhöht sind in Abhängigkeit von Radon. Aber man kann davon ausgehen, dass bei Radonkonzentrationen in Wohnungen, die wesentlich niedriger sind, andere Tumore wahrscheinlich keine Rolle spielen. Die Ergebnisse einer aktuellen Studie aus der Schweiz, nach der Radon zudem ein Risikofaktor für Hautkrebs ist, hält das Bundesamt für Strahlenschutz bislang für nicht ausreichend belegt. Hohe Radonkonzentrationen in Bergstollen werden heute sogar für medizinische Zwecke genutzt. Kurorte wie das österreichische Bad Gastein werben mit der Radontherapie, die schmerzgeplagten Rheumakranken Linderung verschaffen soll. Werbefotos zeigen entspannt wirkende Menschen, die in Badekleidung auf Holz liegen, im sogenannten Heilstollen liegen oder im radonhaltigen Thermalwasser baden. Die gezielte Behandlung mit Radon sollte allerdings nicht als Wellnessurlaub missverstanden werden. Dr. Michaela Kreuzer hat dazu eine klare Haltung. Früher war das ja tatsächlich so, dass ganze Familien, einer war an Rheuma erkrankt und die ganze Familie ist in das Radonbad gezogen und hat 2 Wochen dort Urlaub gemacht. Also davon raten wir ganz, ganz dringend ab. Wirklich nur diejenige Person mit Schmerzen bei medizinischer Indikation und sonst kein Aufenthalt, weil eben jede unnötige Strahlenexposition vermieden werden sollte. Wie sorglos die Menschen in früheren Zeiten mit Radon umgingen, erfuhr auch Richard Grammel. Ein befreundeter Bauer aus Aschau hat mir eine Annonce geschenkt aus einer Broschüre von 1935. Da steht, trinken Sie den radioaktiven Aschauer Sprudel. Also war damals das etwas Besonderes und man hat das nur positiv gesehen und wusste nicht, dass Radon auch negative Auswirkungen haben kann. Heinrich Rösel und Richard Grammel sind durch Erfahrung klug geworden und haben die Luft in ihrem Haus in Aschau von Radon befreit. Was bleibt, ist dennoch eine bedrückende Erinnerung. Also ich liebe dieses Haus, weil es so alt ist. Und als das mit dem Radon aufkam, da war ich erschüttert, habe ich das auf einmal gehasst. Inzwischen ist es eine Hassliebe, aber es geht wieder mehr zur Liebe hin. Die Werte sind jetzt so gering, dass ich eigentlich auch wieder unten schlafen könnte, aber ich tue es nicht. Das ist so ein komisches Gefühl, das man dann hat. Nicht? Ich denke jetzt, durch das neue Radonschutzgesetz oder Strahlenschutzgesetz wird sich was ändern, weil einfach das Thema ja öffentlich wird und auch in Verordnungen eingeht und so weiter. Da wird sich was ändern, aber es wird sicher noch Jahre dauern, bis es im Bewusstsein der meisten Menschen ist. Radioaktives Radon, die unterschätzte Gefahr im Gestein. Das war ein weiterer Radio-Wissen-Podcast, dieses Mal von Iska Schregelmann. Es sprachen Beate Himmelstoß und Rainer Buck. In der Technik war Miriam Böhm, Regie führte Petra Herrmann, Redaktion Bernhard Kastner.